Lärm der Welt verstummt. Mein müdes Gesicht starrt an die Wand. Warum ist es hier so kalt? Deine Augen leuchten durch das Graue vor mir wie Strahlen aus Glas. Jetzt.